Amplitude. Embrace me through that wall. Breathe me in. Take me home in your lungs. Amplitude. Umarme mich durch diese Wand. Atme mich ein. Nimm mich mit nach Hause in deinen Lungen. Обними меня сквозь эту стену. Вдохни, забери меня домой в своих легких.